Fröhlich zogen sie los. Nur Anne blieb seltsam still. Ihr machte die Sache mit dem Geheimgang Sorgen. Aber noch mehr Bauchschmerzen bereitete ihr die Tatsache, dass sie George nicht sagen durfte. War das richtig? Als sie das Felsenhaus erreichten und schon von draußen Tante Fannys Schokoladenkuchen rochen, waren die Zweifel erstmal vergessen. Ist der lecker. Was habe ich denn vermisst? Ein Gedicht. Mit 24 Strophen. Krieg ich noch ein Stück? Aber natürlich. Hier, bitte. Danke. Nicht übertreiben, Dick. Sonst kannst du dich gleich nicht mehr bewegen. Ja, und? Dann lege ich mich einfach ins Bett und mache ein Nickerchen. Sind ja schließlich Ferien. Und? Was habt ihr in den Ferien vor? Ach, etwas Konkretes haben wir uns noch nicht überlegt. Wir lassen uns überraschen. Vor allem viel essen. Ihr könnt doch mal wieder auf die Felseninsel gehen. George war schon lange nicht mehr da, oder? Das ist eine gute Idee, Mutter. Was meint ihr? Ja, klar. Das klingt super. Anne, hättest du auch Lust auf einen Besuch auf der Felseninsel? Ja, sicher. Warum nicht? Begeistert klingt das ja jetzt auch nicht gerade. Sag mal, ist irgendwas? Nein, nein. Das soll schon sein. Anne ist ein bisschen müde von der Fahrt. Ach, dann solltet ihr den Besuch der Insel auf morgen verschieben und heute etwas Ruhigeres machen. Zum Beispiel? Oh, der Rasen müsste gemäht werden und die Hecke geschnitten. Ach, Mutter, muss das sein? Also, ich habe nichts dagegen, Tante Fanny zu helfen. Und nebenbei können wir ein bisschen Frisbee spielen. Oh ja, gute Idee. Oder? Ja, so machen wir das. Okay, cool. Timmy, hast du auch Lust? Na dann los. Gemeinsam legten sie los und hatten viel Spaß bei der Gartenarbeit. Was auch daran lag, dass sie immer wieder Pausen machten, in denen sie Frisbee, Federball und anderes spielten. Als Onkel Quentin endlich aus seinem Labor kam, hatten die fünf Freunde eine Menge erledigt, waren aber auch ganz schön erschöpft. Deshalb ließen sie den Abend mit gemütlichem Grillen ausklingen. Als sie schließlich zu Bett gingen, waren sie so müde, dass sie sofort einschliefen. Bis auf Dick. Der hatte wohl doch etwas zu viel von dem Schokoladenkuchen gegessen. Und sein schmerzender Magen hielt ihn vom wohlverdienten Schlaf ab. Oh Mann, kann dieses Blubber nicht einfach aufhören? Vielleicht hilft es, wenn ich ein bisschen auf und ab gehe. Dick, was machst du da? Ich kann nicht schlafen. Zu viel gegessen? Quatsch, ich will nur... Was ist das denn? Jetzt leg dich wieder hin. Julian! Das musst du sehen. Ich will nicht sehen. Da ist ein Licht. Vielleicht ein UFO. Komm schnell. Na komm. Da. Du hast recht. Du glaubst auch, dass es ein UFO ist? Es gibt keine UFOs. Und falls doch, wieso sollten die ausgerechnet hier in Kirin landen? Das Licht geht nicht in Kirin runter. Das landet im Meer. Nein, nein, nicht im Meer. Das ist... Die Felseninsel. Das gibt's doch nicht. Wo willst du hin? Den anderen Bescheid sagen. Das müssen sie sehen. Ja, schnell. Ach, warte mal. Das Licht ist schon wieder weg. Was? Stimmt. Dann sind sie also gelandet. Das war kein UFO. Sondern? Ich würde sagen, das finden wir morgen raus. Ich bin aber sicher, dass es eine völlig logische Erklärung dafür gibt. Meinst du? Es gibt für alles eine logische Erklärung. Am Am nächsten Morgen berichteten die beiden von ihrer Beobachtung. Und sofort waren auch George und Anne Feuer und Flamme und wollten unbedingt wissen, worum es sich bei dem Licht handelte. Deshalb machten sich die fünf Freunde gleich nach dem Frühstück auf den Weg zur Küste. Timmy war natürlich auch dabei. Also Dick glaubt, es war ein UFO. Es gibt keine UFOs. Aber vielleicht ein Meteorit? Das könnte schon eher sein, ja. Oder einfach nur ein Leuchtsignal von einem Schiff oder einem Flugzeug. Habt ihr Geräusche gehört? Wieso? Dann könnte es auch eventuell ein Hubschrauber gewesen sein. Aber warum sollte ein Hubschrauber auf der Felseninsel landen? Naja, vielleicht musste der Pilot notlanden. Wir haben aber nichts gehört. Nee. Allerdings kam der Wind aus Westen. Das habe ich an der Fahne gesehen, die am Nachbarhaus weht. Der Wind könnte die Geräusche weggeweht haben. Ach, meinst du? Könnte sein. Wir werden es wissen, wenn wir auf der Insel sind. Ach, wahrscheinlich. Oh, der Eingang ist ja wirklich fast zugewachsen. Stimmt. Oh, so, aber na dann mal los. Weg damit. Okay. George. Was ist? Vielleicht sollten wir nicht nachsehen. Denn wenn wirklich ein Hubschrauber auf der Felseninsel gelandet ist, war es vielleicht gar keine Notlandung, sondern es stecken irgendwelche Verbrecher dahinter. Verbrecher? Wie kommst du auf so etwas? Also für mich sah das nicht wie ein Hubschrauber aus. Außerdem hat das Licht nicht geblinkt und das tun Positionslichter an Flugzeugen und Hubschraubern. Ich glaube auch eher, dass es eine Leuchtkugel oder eine Rakete war. Oder ein UFO. Tja. Dann allerdings ein sehr kleines. Und wenn da Außerirdische drinstecken, dann wären sie vermutlich so klein wie Lämmer. Oder Hunde. Naja, gut, dass wir Timmy dabei haben. Der beschützt uns auch vor Außerirdischen. Ja. Also, gehen wir? Klar. Los geht's.